Warbeck, Fragment von Friedrich von Schiller. Personenverzeichnis: Margareta von York, Herzogin von Burgund, Adelaide, Prinzessin von Bretagne, Erich, Prinz von Gotland, Warbeck, vorgeblicher Herzog Richard von York, Simnel, vorgeblicher Prinz Eduard von Clarence, Eduard Plantagenet, der wirkliche Prinz von Clarence, Graf Hereford, ausgewanderter englischer Lord, seine fünf Söhne, Sir William Stanley, Botschafter Heinrichs des Siebten von England, Graf Kildare, Belmont, Bischof von Ypern, Sir Richard Blunt, Abgesandter des falschen Eduards, Bürger von Brüssel, Hofdiener der Margareta, Mörder. Erstens, Warbeck, Herzog Richard von York, ein Gegenstand der Neugier, der Erwartung, der Rührung, der Neigung, Zweifel über seine Person, welche aber anfangs weniger Gewicht haben, ein liebenswürdiger und mitleidenswürdiger Fürst, die Freude des Volks, die Hoffnung einer Partei, ein geliebter Neffe, der wiedergefundene, wunderbar erhaltene, kurz das Hauptinteresse, ruht jetzt noch auf der Maske, welche durch sich selbst interessiert. Hier kann die Täuschung so weit gehen als möglich und weiter sogar, als die Betrügerei zu gestatten scheinen möchte, denn jetzt schon muss die Katastrophe vorbereitet werden. Der Dichter selbst muss augenblicklich den Warbeck vergessen und bloß an den Herzog von York denken. Es muss so aussehen, als wenn man ein ganz anderes Thema verfolgt, als wenn in dem ganzen Stück wirklich von nichts anderm als dem wahren York und von einem Versuche zur Wiederherstellung desselben in England die Rede sein sollte. Dies Thema hat für sich selbst viel Rührendes und könnte einen tragischen Stoff abgeben. Dieses dauert bis zum Ende des Akts, wo der Zuschauer wegen der wahren Beschaffenheit und Bewandtnis anfangen darf, in Unruhe zu kommen. Sobald es ausgemacht ist, dass dieser York nur eine Maske, so entsteht die Neugier, wer dahinter stecken möchte. Das Interesse verändert bloß den Gegenstand und Inhalt, aber es kann dem Grade nach sogar steigen. Warbecks wohltätiger Einfluss auf die Herzogin exponiert sich gleich in den ersten Szenen, und die Liebe, mit der die Brüsseler von ihm erzählen, trägt nicht wenig dazu bei, ihm die englischen Flüchtlinge geneigt zu machen. Auch dient dieses Präambül dazu, den Glauben an seine Person bei dem Zuschauer zu verstärken und nachher, wenn er wirklich erscheint, die Freude zu rechtfertigen, womit er von dem Volk empfangen wird. Er muss wirklich das Entzücken aller Zuschauer sein, wenn er kommt. Er ist wie der wiedergefundene Sohn des Hauses, der verloren war. Seine Popularität macht ihn liebenswürdig, sein Schicksal spricht zu allen Herzen, indem sein Anstand, seine hohe Graziosität, Ehrfurcht gebietet. Ein gewisser Zauber ist in seinem Betragen, der ihn unwiderstehlich macht. Er benutzt die Rolle des Neffen, die er spielt, dazu, das Gute im Ernst zu tun, und indem er dadurch bloß eine Komödie zu spielen scheint, so äußert er so viel Vernunft und Geist, dass er die Herzogin selbst ins Gedränge bringt. Es kann daher scheinen und schadet der Hauptwirkung nichts, als ob er die Rolle des Fürsten bloß übernommen hätte, um auf einer glänzenden Bühne ein beglückendes Wesen zu sein. Unter dem Betrug geht ihm die Realität hin. Er scheint bloß die Absicht der Herzogin zu erfüllen, wenn er liebenswürdig ist und schöne Tugenden ausübt. Aber er betrügt sie dadurch selbst und ergreift bloß diese Rolle, um Gutes zu stiften. Er steht da wie ein beglückendes Wesen, nur für andere scheint er zu handeln, an sich selbst aber denkt er nie. Er gibt alles hin, und was ihm auch zufließt, er gebraucht es bloß, um andere damit zu beschenken. So behält er durchaus reine Hände, und er kann nachher, wenn er unglücklich ist, mit Wahrheit zu sich sagen, ich habe den Namen eines York usurpiert, aber ich habe ihn nicht geschändet, ich habe Tränen getrocknet und glücklich gemacht, ich habe nichts von allem mir zugeeignet. Durch alle diese Gesinnungen und Taten setzt er den alten Herr fort in Entzücken und zündet die Leidenschaft an im Herzen der Prinzessin. Aber er wird zugleich der Herzogin beschwerlich und verhaßt, dem Erich abscheulich und dem Stanley fürchterlich. Warbeck spielt also zwar die falsche Rolle eines Prinzen, aber er spielt sie als ein Muster für alle Prinzen, und die Empfindung des Zuschauers muss sein, wenn er kein Prinz ist, so verdient er einer zu sein, und seine Person ist mehr wert als seine Maske. Das moralisch Schöne in seiner Natur äußert sich durch edlen Stolz, durch ein zartes Ehrgefühl, durch Liberalität und Güte und besonders durch die heftige Abneigung gegen den Betrug seiner Rolle und jedes unwürdige Mittel. Es muß anschauend sein, wie ein solcher Mensch, der so viel natürlich Gutes hat, in eine so verwerfliche Betrügerei hat eingehen können. Wodurch wird dieser Widerspruch vermittelt? Eine gewisse poetische Dunkelheit, die er über sich selbst und seine Rolle hat, ein Aberglaube, eine Art von Wahnwitz, hilft seine Moralität retten. Eben das, was ihn der Herzogin zu einem Rasenden macht, dient ihm zur Entschuldigung. Er flieht die Klarheit über seinen Zustand, in den meisten Fällen ist ihm das Yorksein schon so zur Natur geworden, dass er sich des Betrugs nicht mehr bewusst ist. Es gibt jetzt nur zwei Fälle, wo Letzteres stattfindet. Erstens, da, wo man an ihm zweifelt, wo er aufgefordert wird, seine Person zu behaupten, und da bedient er sich immer solcher Mittel, die mehr großkühn und heroisch als listig und betrügerisch sind. Zweitens, da, wo man an ihn glaubt und seine Wahrhaftigkeit arglos voraussetzt. Hier allein fühlt er die Last seiner Rolle, er erschrickt, er errötet vor sich selbst, er ist unglücklich. Es ist die Aufgabe des Stücks, ihn immer tiefer und tiefer in Lagen zu setzen, wo der Betrug ihn zur Verzweiflung bringt und seinen Trieb zur Wahrheit immer wachsen zu lassen, indem die Umstände ihn zur Fortsetzung des Betruges nötigen. Physisch verlangt man von ihm, dass er sich behaupte, moralisch, dass er seine Rolle aufgebe. Aus beiden entgegengesetzten Interessen ist das Stück zusammengesetzt. Er selbst wird durch die physische Bedrängnisse, in die er gerät, gehindert, seinem moralischen Gefühl nachzugeben. Ein Hauptmotiv im Stück ist Warbecks wirkliche Abstammung von den Yorks, welche dunkelmächtig in ihm wirkt und Handlungen hervorbringt, die seiner Rolle zu widersprechen scheinen. Das poetische Motiv der Inkonsequenz. Sein deutliches Bewusstsein verdammt ihn, ein dunkles Gefühl rechtfertigt ihn. Er antizipiert nur seine wahre Person und vieles Widersprechende in seinem Betragen und Empfinden wird aufgelöst durch die Entdeckung seiner Geburt. Das yorkische Blut hat in ihm gehandelt. Ein anderes, aber begreiflicheres Motiv seines Betragens ist seine Ähnlichkeit mit König Eduard, welche etwas Göttliches und Wunderbares hat. Er selbst ist die Dupe derselben und nach außen ist sie äußerst wirksam. Im Verlauf der Handlung fühlt er, dass er mit Annehmung einer fremden Person seine eigene verloren, Sehnsucht nach den Seinigen. Diese Gefühle dienen zur Vorbereitung der Entdeckung seiner wahren Geburt. Warbeck gebraucht auch das Motiv, sich zu entschuldigen, dass er keinen Lebenden beraube. Der York, den er spiele, sei tot. Er glaube aber, sein Gedächtnis nicht zu schänden, so wie er ihn vorstelle. Warbecks Keckheit, Gewandtheit, Gegenwart des Geistes und Klugheit müssen dargestellt werden. Man muss es sehen und mit Augen schauen, dass er der Mann zu der Rolle ist, die er spielt. Der kühne Betrüger muß sich darstellen, aber mit Größe und tragischer Dignität. Damit er aber nicht moralisch zu sehr verliere, so muß es bei solchen Gelegenheiten geschehen, wo die Delikatesse nicht verletzt wird und wo kein Interesse des Herzens sich einmischt, so zum Beispiel gegen Stanley, gegen Erich, gegen den schlechten Menschen und gegen Simnel. Er muß sich fähig zeigen, ein Verbrechen zu begehen, aber unfähig zu einer Niedrigkeit. Er darf nie klagen als zuletzt, wenn die Liebe ihn aufgelöst hat. Kränkung erleidet er mit verbissenem Unmut und Gutes tut er mit stolzer Größe und einer gewissen Trockenheit, nicht sentimentalisch, sondern realistisch, aus einer gewissen Grandezza, aus Natur und ohne Reflexion. Immer muß der geborene Fürst, der yorkische Abkömmling, unter dem Betrüger und Aventurier versteckt liegen und durchschauen. Durchaus entstehen Inkonsequenzien und Unbegreiflichkeiten, welche die entdeckte wahre Geburt Warbecks auf einmal erklärt. Alle Spuren von Herz und Gefühl, welche der Betrüger zuweilen zeigt, bekommen aber dadurch ein Relief, dass sie nicht zu sehr verschwendet sind, dass er der Regel nach kalt, besonnen, realistisch und kurz als ein weltkluger Wagehals sich zeigt. Die Frage wird anschaulich gelöst, was aus einer Lüge, wie Warbeck sie wagte, natürlich und notwendig sich entwickelt. Es ist eine aufbrechende Knospe, alles, was sich ereignet, lag schon darin. Zweitens, Margareta. Warbeck, eine nach Selbständigkeit strebende Natur, ist in der Gewalt eines falschen, gebieterischen, mächtig unversöhnlichen Weibes, wie eines bösen Geistes. Er hat sich ihr verkauft, sein Verhältnis zu ihr ist erniedrigend und tötend für ihn. Und umsonst wendet er alles an, es zu veredeln. Sie sieht in ihm ewig nur ihr Werkzeug, den falschen York, den Homme du Comment, den Betrüger. Und ihre Forderungen an ihn sind durchaus ohne Delikatesse, ohne alle Rücksicht auf sein eigenes Ehrgefühl. Umsonst will er emporstreben, immer wird er von Seiten ihrer an das schändliche Verhältnis erinnert, das er so gern vergessen möchte, ja, das er vergessen haben muss, um seine Rolle gut zu spielen. Öffentlich ehrt, liebkost sie ihn, insgeheim macht sie seine fürchterliche Tyrannin. Sie befiehlt ihm und verbietet ihm, was er öffentlich wollen und nicht wollen soll. Öffentlich tut sie, als ob seine Wünsche Befehle für sie wären, und redet ihm zu, das zu tun, was sie ihm streng verboten hat, seine Abreise. Weh ihm, wenn er sich eigenmächtig was herausnehmen wollte. Dennoch tut er es zuweilen, daher ihre Ungnade und Abneigung. Herzogin hat den Warbeck bloß als ihr Werkzeug gebraucht, er selbst, sein Wohl und Übel, kommt ihr in keine Betrachtung, sie will nur einen Zweck durch ihn erreichen. Nun macht er aber persönliche Ansprüche, er wird, was er spielt, oder er ist es vielmehr schon, er nimmt seine Rolle ernstlich, er glaubt an sich. So muß er ihr als ein Rasender erscheinen und verhaßt werden. Als eine stolze Fürstin muß sie ihn, den Homme de Rien, verachten. Es kostete ihr schon Zwang, ihn vor der Welt als ihresgleichen zu behandeln. Weil sie gar nichts Persönliches für ihn empfindet, so ist er ihr nur ein Instrument und ganz nichts, so wie es nicht zu dem Zwecke gebraucht wird. Sie schämt sich im Herzen des fremden Menschen, den sie sich aufgebürdet, schon diese Beschämung macht ihn ihr verhaßt. Er wird ihr aber noch verhaßter, so wie er sie geniert, so wie er Ansprüche macht, so wie er, ihrer Meinung nach, seine Lage missbraucht. Ganz verhaßt wird er ihr, sobald sie zu bemerken glaubt, dass er selbständig werden, sich der Abhängigkeit von ihr entziehen und gegen ihren Willen sich manutenieren könne. Eine ihrer Eigenschaften ist der Neid, und auch dieser ist, wie ihre Intrigensucht, in ihrer politischen Ohnmacht, ihrer Kinderlosigkeit gegründet. Margareta kündigt sich an als eine leidenschaftliche, hassende, rachsüchtige Natur. Daraus entsprang ihr ganzer Plan mit Warbeck, aber derselbe Charakter muß sich auch, wenn die Umstände es fügen, gegen ihn richten, wenn er mit sich selbst übereinstimmen soll. Freilich begeht sie eine Inkonsequenz gegen ihren Plan, wenn sie Warbeck entgegenhandelt, aber sie würde, wenn sie es nicht täte, sich selbst widersprechen, und es ist weit nötiger, dass ein Charakter mit sich selbst als dass das Betragen mit dem Plan übereinstimme. Sie erfüllt ganz den weiblichen Charakter, dass sie unbeständig ist, dass sie von ihrem Plan aus Leidenschaft abspringt, eben in diesen Inkongruenzen und Ungleichheiten erscheint ihr permanenter Charakter, welcher neidisch, rachsüchtig, befehlshaberisch, zerstörend ist. Etwas Gutes, ja Liebenswürdiges in ihr ist die Zuneigung zu ihrer Familie. Sie kann lieben, wie sie hasst, aber es liegt in ihrer Natur, das Geliebte zu despotisieren. Durch ihre Liebe ist sie unglücklich und darum rührend.